droben den Thron verlassen, zu uns der Heiland kam, all unsere Schuld und Sünde auf sich nahm. Für unsere Schuld litt er am Stamm, unsere Sünden er aus Liebe auf sich nahm. Erlöst sind wir danken dir. Durch dein Leiden ward uns Heil, o Gottes Lamm. Glücklich und ohne Sorgen sind wir durch ihn allein. Und in die Heimat droben führt er uns ein. Für unsere Schuld litt er am Stamm, unsere Sünden er aus Liebe auf sich nahm. Erlöst sind wir danken dir. Durch dein Leiden ward uns Heil, o Gottes Lamm. Folgen wir drum dem Heiland, er führt uns heim zur Ruh. Und dem, der uns erlöset, wir jubeln zu. Für unsere Schuld litt er am Stamm, unsere Sünden er aus Liebe auf sich nahm. Durch dein Leiden ward uns Heil, o Gottes Lamm. Heut steht die Tür noch offen, Freund, gehe doch jetzt ein. Eile, eh es für immer zu spät.